Und schon steht der deutsche Spießer wieder auf dem Sprung. Hält seinen Vormund leicht geöffnet. Zu schlucken, was da fault. Schon laufen alt und jung und Christ und kleiner Mann in seine Arme. Und alles fängt von vorne an. Die nationale Lederhosenreaktion. Ihr blutig Bajonett noch unterm Bett. Sie fordert schon im altbekannten Ton. Für Deutschland ein gesundes Nationalkorsett. Ich versteh's nicht. Kein Mensch regt sich. Und das deutsche Volk pflegt sich. Die Herren sagen Randerscheinung. Und viele sind sogar der Meinung, dass man nun diese neue demokratische Farbe doch endlich ganz genau unter Kontrolle habe. Puritanismus und Armin Mohler heimattreu im Schrank. Den Scheitel gerade, die Zähne und die Nägel kurz geschnitten. Das wuchert um sich, zieht die Messer blank. In Ostland wird natürlich wieder auch geritten. Ich versteh's nicht, kein Mensch regt sich. Und das deutsche Volk pflegt sich. Ich kann es nicht poetisch sagen. Ich weiß nur noch von jenen Jahren, wo Menschen ein Stück Vieh für den Gefreiten waren. Ich versteh's nicht. Keiner geht auf die Straße. Nur wenn Gammler dort zu sehen. Bleiben viele Leute stehen. Und es leuchtet in ihren ach so friedlichen Augen. Nur weg mit diesen Untermenschen, die nichts taugen. Das ist des Spießers Zucht und Ordnungssinn. Bollwerk gegen den Kommunismus. Gegen Mode und Sex. Geld und Gewinn. Hilft nur noch Neofaschismus. Das ist der alte Hugenberg-Mief. Die Hindenburg-Diadochen. Der braune Mob, das sitzt so tief. Das kommt immer wieder angekrochen. Und sitzt an unserem Familientisch. Und frisst mit uns das gleiche Brot. Und fängt mit uns den gleichen Fisch. Und schickt Millionen in den Tod. Ich versteh's nicht, kein Mensch regt sich. Und das deutsche Volk pflegt sich. Doch ich denke, darauf können wir uns nicht verlassen. Unsere Freiheit wird bedroht vom selben Feind. Die Bevormundung, sie nimmt kein Ende. Diese deutsche Krankheit kriegt man nicht mit Anpassung zu fassen. Und man möchte mit den Gammlern gehen. Und den freien Himmel täglich sehen. Wir legen am Boden und wehren nicht wehr. Hätten kein Geld und kein Vaterland mehr. In Kellern säßen wir dann und auf Bäumen. Und wären beschäftigt mit anderen Träumen. Wir sehen manchen Kontinent. Wir kennen manchen, den man hier nicht kennt. Und wir hören kein dummes und falsches Geschwätz mehr. Und fürchten auch kein Notstands- und kein Nazi-Gesetz mehr. Doch das geht nicht, das geht nicht. Denn es gibt noch ein paar Freunde, die uns brauchen. Und es gibt noch ein paar Menschen, die gescheit sind. Und es gibt noch ein paar Kinder, die noch längst nicht so weit sind. Und es gibt noch ein paar Tote, die uns beim Wort genommen. Feinde? Wir haben Arbeit bekommen.